Diese Sendung wird dir präsentiert von der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Wunderbar, dann begrüße ich euch zur 45. Vorstandssitzung des 16. Landesvorstands der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Heute am 23. Januar, wir beginnen um 20:31 Uhr. Mein Name ist der Valko und ich werde durch die Sitzung leiten. Protokoll steht hier, Isan, und bitte alle ein wenig helfen und ergänzen. Anwesend sind der Elder, die Sandra, die Vako und die Isan. Damit sind wir beschlussfähig und hätten dann als erstes das Protokoll der letzten Vorstandssitzung zu beschließen bzw. anzunehmen. Gibt es Einwände oder Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Dann haben wir das einstimmig angenommen und machen weiter mit den Berichten des Landesvorstands. Da beginne ich mal. Ich fasse das ein bisschen zusammen. Seit der letzten LAVO-Sitzung waren Sandra und ich jeweils mittwochs und freitags in der LGS, haben Post gecheckt, Ruf sortiert, gezählt und so weiter. Zusätzlich hatten wir dann am Montag den dritten Termin bei der Landeswahlleitung, also Montag am Abgabetermin, um dann noch die allerletzten bestätigten UUs abzugeben, die uns bis dahin erreicht haben. Dann habe ich noch die letzten Aktualisierungen vorgenommen, Geschäftsordnung, Beauftragungen, Änderungen durch den Rücktritt von Bali und die Kündigung von Martin. Am 13. hatte ich Vorstandssitzung in Düsseldorf, am 14. Stammtisch in Düsseldorf. Am 15. habe ich nochmal eine Infomail bezüglich der Unterstützungsunterschriften geschrieben und wie immer auch auf dem Vorstandsblog verlinkt. Am 16. Januar war ich noch mal kurz in Mieze Bufo, in der Bufo-Sprechstunde, auch wegen Bundestagswahl und UUs. Dann hatte ich noch ein bisschen Schriftwechsel mit unserem Anwalt, dem Professor Dr. Pieroth, wegen des Organstreitverfahrens. Dann hatte Wolf eingeleitet, meine Kontovollmacht. Da war einiges zu unterschreiben und zu sichten. Und ich habe den Beschwerdetext vorbereitet für die voraussichtliche Zurückweisung unserer Landesliste. Naja, und dann so die üblichen Tickets, Mailspams, Kalenderpflege und Kleinigkeiten. Das war's von mir. Und dann geht's weiter mit dem Elder. Keine Ahnung, warum das immer hier nicht von alleine läuft, aber ich muss hier ein bisschen nachhelfen, technisch. Ja, schönen guten Abend meinerseits. Auch von mir in den vergangenen zwei Wochen ein paar Kleinigkeiten, die ich noch mit dazu ergänzen konnte. Wieder mal muss ich immer davor zurückstecken, weil die Leistungen, die von dir, Vark, und von Sandra kommen, die sind echt phänomenal. Da komme ich definitiv nicht dran. Deswegen bin ich auch froh, dass ihr einiges auch von dem UU- und Wahlunterlagenkram, den ich hier aus der Ferne noch ein bisschen mit begleiten konnte, dann auch mit übernommen habt. Finde ich schon mal sehr gut. Das hat auch um einiges geholfen. In diesem Zusammenhang gab es auch ein kleines Telefonat mit Dortmund. Da hat mich der Uwe Martin Schledde mitten auf der Arbeit noch erwischt und konnte ich dann noch kurz mit ihm telefonieren und abklären, wie das mit seinen Unterstützungsunterschriften läuft, die er noch sich in Dortmund auch hatte und leider relativ spät. Aber ich hoffe, die sind noch rechtzeitig in Düsseldorf noch angekommen. Genauso hatte ich auch noch die Teilnahme an der politischen Runde am 21.01., also jetzt am vergangenen Dienstag. In der Woche davor ist die politische Runde ausgefallen, eben aufgrund der kurz danach anstehenden Abgabe der Wahlunterlagen eben auch. Da war tatsächlich alles, was irgendwie politisch aktiv ist im Lande, war dann irgendwie auch eben politisch aktiv, hoffe ich. Und sollte nicht in dieser kleinen Runde dann zusammensitzen. In der Runde ging es aber auch um das Thema Mitgliedermotivation, weil man auch bemerkt hat, dass jetzt eben nach dem Zeitpunkt der Abgabe auch sehr, sehr viel Demotivation innerhalb der Partei existiert und man möchte auch diesen dann auch angehen und auch dort einfach ein paar Hilfsangebote konstruieren und auch versuchen weiter zu verbreiten. Da ist man jetzt dran und da hoffe ich auch drauf, dass wir da ein bisschen was mehr dazu hören. Da bin ich auch mit ein bisschen mitgefragt worden, da noch reinzugehen. Ja, das ist erstmal meinerseits. Oh ja, Wolf ist auch wieder da, kann er gleich übernehmen. Danke. Na, grüßt euch. Könnt ihr mich hören? Ja. Okay, fein. Ich habe die letzten zwei Wochen eigentlich kaum was gemacht. Wir haben eine Kontovollmacht angestoßen. Die Unterlagen sind inzwischen unterwegs. Wir haben parallel dazu versucht, für das Thema der Betreuung der LGS, zumindest, dass wir da Briefe empfangen können oder so eine Regelung zu finden, unter Einbeziehung der Bundesbuchhaltung, das aber wohl aus diversen Gründen so nicht zustande gekommen. Das werden wir dann sozusagen intern klären. Und ansonsten habe ich ab und zu in den RT reingeguckt, was gelöscht und das war es dann auch. Okay, danke Elder, danke Wolf. Wolf, die Unterlagen, die ich dir per Post geschickt habe, sind demnach angekommen, ja? Weil ich frage nochmal nach, weil das alles ziemlich lang sind schon weitergeleitet an die SSK. Super, okay. Das wollte ich auch gleich übrigens noch an Vorstand@ schicken oder an Schatzmeister@, dass wir im Prinzip das eingescannte und vollständig gezeichnete Dokument irgendwo konserviert haben. Ja, am besten Schatzmeister@ und ich kann es dann gerne in die Cloud hochladen. Okay. Gut, dann wäre als nächstes die Iran dran. Guten Abend. Ja, ich habe das Übliche gemacht, 7 Tage lang Social Media und ich sag's euch ehrlich, Leute, das ist zurzeit wirklich kein Spaß. Das geht echt an die Nerven. Ja, dann ein bisschen AGA, Protokollverwaltung, Tickets, Mails, Spams. Okay, danke dir. Und dann haben wir noch die Sandra. Ja, ich habe ein paar Mails gelöscht in den letzten Tagen. Ansonsten habe ich alles gegeben, dass wir auf den Wahlzettel kommen, was natürlich nicht funktioniert hat. Es war viel Fahrerei mit vielen Umwegen und Verfahrungen. Das habe ich natürlich nicht da reingeschrieben. Innenministerium, Post wegen Postfach, LGS. Ich hatte unheimlich viel Spaß dabei mit WAKO. Gestern war ich alleine in der Landesgeschäftsstelle und ich hatte tatsächlich gestern Besuch von einem Piraten, habe ich jetzt mal geschrieben. Ich meine, der ist auch noch Pirat aus Aachen. Der hat ein Pavillon abgegeben und ein paar Giveaways da gelassen. Wir werden ja wahrscheinlich die Geschäftsstelle Ende März auflösen. Das müssen wir wahrscheinlich auf dem LPT auch abstimmen, das weiß ich. Da wird viel Arbeit auf uns zukommen. Okay, danke dir. Gibt es Fragen zu unseren Tätigkeitsberichten? Das ist nicht der Fall. Dann mache ich weiter mit den Statistiken. Mitglieder, Stand heute 1222, davon stimmberechtigt 389. Barkassenbestand vom 8. Januar 310,40 €. Stadtsparkasse Düsseldorf Girokonto. Wolf, hast du da den neuesten Stand? Nee, muss ich während der Sitzung nachtragen. Okay, also Stand von der letzten Sitzung 32.052,71 € und auf dem Renditekonto haben wir 200.000 € gewinnbringend geparkt. Die VKV-Kontostände mit Stand aus dem Oktober findet ihr auf unserem Vorstandsblog vorstand.piratenpartei-nrw.de im Menü unter Kontostände. Wenn es hier keine Anmerkungen gibt, mache ich weiter mit den Terminen. Da ist dann morgen die Sitzung des Landeswahlausschusses, 10.30 Uhr. Danke für den Nachtrag. Ihr sagt uns dann kurz im Telegram Bescheid, Elder und Sandra. Ja, nach dem Wahlausschuss meinst du? Ja. Ja, klar, auf jeden Fall. Ja, das macht der Elder dann, weil ich habe keine Social Media auf meinem Smartphone. Okay, dann 25. und 26. ist die Marina Kassel in Kassel. Dazu gibt es auch einen Wiki-Link. 30. Januar, 10.30 Uhr, Landeswahlausschuss zur Entscheidung zu Beschwerden über Nichtzulassung. Ja, genau. 31. Januar, 19.30 Uhr ist die Mitgliederversammlung und Aufstellungsversammlung in Duisburg. Am 15.02. habe ich hier mal eingetragen, ist um 12 Uhr eine Gegendemo zur großen Nur-AfD-Kundgebung in Düsseldorf. Der Link ist von Düsseldorf, stellt sich quer. Da sind die Piraten Düsseldorf Mitglied, das heißt von uns, von den Piraten Düsseldorf wird es dazu auch noch einen Aufruf geben. Und wir freuen uns natürlich dann über rege Teilnahme. Am 23.02. Ist die Bundestagswahl, 2.03. die Bürgerschaftswahl in Hamburg. Wie letztes Mal besprochen, werden wir am 22.03. in Bielefeld zu einem Kreisparteitag einladen. Am Tag drauf, 23.3., ist dann unser Landesparteitag in Bielefeld. Am 25.3. Bietet der Wilk wieder eine Datenschutzschulung im Big Blue Button an. Da wird es auch noch eine Einladung zu geben. Und letzter Termin auf unserer Liste, 14.9., die Kommunalwahl in NRW. Wenn ihr eure Termine nicht findet, auf unserem Terminkalender, auf unserer Webseite, also Stammtisch-Infostände, eure Sitzungstermine, sagt bitte einmal kurz Bescheid, schickt an Vorstand@ eine kurze Mail, dann tragen wir das gerne ein. Gut, dann geht's weiter mit den Anträgen. Ticket 533336, Beschwerde gegen die Zurückweisung der Landesliste. Das ist ein Antrag von mir. Wir haben ja da schon drüber gesprochen. Morgen werden wir wahrscheinlich beim Bundeswahlausschuss von der Beteiligung an der Bundestagswahl ausgeschlossen werden. Und wir sind vom Bundesvorstand darum gebeten worden, dagegen Beschwerde einzureichen. Es gibt da Sonne und solche Meinung. Und von daher möchte ich ganz gerne hier offiziellen Beschluss haben vom Landesvorstand. Ich habe einen Textentwurf schon mal in ein Pad gepackt. Das wäre schön, wenn da noch mal jemand lektorierend drüber gehen würde. Sobald wir von Elda und Sandra Bescheid bekommen haben, würde ich diese E-Mail dann auch gerne rausschicken. Als kleine Anmerkung dazu, als Sandra und ich im Innenministerium waren, haben wir also zweimal gehört, dass wir wahrscheinlich nicht die einzige kleine Partei sein werden, die Beschwerde einreichen wird. Auf der anderen Seite war dem Mitarbeiter schon anzumerken, ja gut, könnt ihr gerne machen, aber ihr wisst schon auch, dass das eigentlich keinen Sinn hat. Sandra, habe ich das so richtig wiedergegeben? Auf den Punkt, Wacko, wie immer. Und, und er hat das, also das Empfinden hatte ich, er hat das ein bisschen belächelt. Ja. Also wir sind ausgesprochen freundlich, nett und zuvorkommend da, aber schon ein bisschen, ja, so nach dem Motto, hat ihr habt eh keine Chance. Okay, gibt es dazu Fragen, Diskussionen? Nee, außer dass man die Einstellungen durchaus nachvollziehen kann, weil es gibt ja da zumindest grundsätzlich ein Urteil zur Verkürzung von der Unterschriftensammelei bei vorgezogenen Neuwahlen. Und da gibt es eine BGH-Entscheidung dazu, wie da kein Jota zurückgerudert ist und das alles schon mal für rechtens befunden hat. Also man kann sich da beschweren, dann hat man es zumindest dokumentiert, dass man das nicht gut findet. Ändern wird es wahrscheinlich nichts. Und das ist das, was sich in dieser Haltung irgendwie dann auch ausdrückt. Weitere Meinung der VorstandskollegInnen? Ja, ich hack mich mal gerne rein, weil ich bin ja dann morgen ja auch mit dabei und werde dem ja live beiwohnen und werde auch hoffen, dass ich da auch die Möglichkeit bekomme, natürlich das Ganze auch vor Ort einmal vorzutragen, denn ich werde mich definitiv auch vor Ort auch beschweren. Es ist eben auch egal, was vorher mal da mal beschlossen wurde oder was eine Meinung von jemandem aus der Landeswahlleitung irgendwie ist. Es gibt einfach Dinge, die man auch, ich sag mal so, aus dem fairen Sportsgeist auch nochmal sehen muss. Und wenn man selbst in der Möglichkeit ist, also ich sag mal selber als große Partei die Möglichkeit hat, auf einmal eine vorgezogene Wahl durchzuführen, und das Ganze dann auch auf dem Rücken der kleineren Parteien, die dann eben hier dann auf einmal wegfallen, dadurch, dass sie nicht zugelassen werden können oder weil die eben aufgrund der erschwerten Bedingungen, die dann faktisch ja stattfinden, dann auf einmal dann, ich sage mal, wenig Konkurrenz haben, finde ich das irgendwie weder sportlich noch fair noch irgendwie gerecht und erst recht nicht demokratisch. Und das muss natürlich dann auch vor Ort einmal genannt werden und sollte zumindest zum Protokoll genommen werden. Ob es wirklich am Ende Erfolg bringt, steht immer noch auf einem anderen Blatt, aber ich sag mal so, wenn ich als, wenn wir die Sportmetapher nehmen, wenn ich als kleiner Fußballverein mir denke, so ja, ich werde hier sowieso gleich 10-0 geschlagen, dann brauche ich ja gar nicht erst antreten. Muss ja auch nie sein. Also ich sollte zumindest schon noch auf dem Platz stehen. Ja, ich gebe aber zu bedenken, dass ein BGH-Urteil in einer solchen Sache keine Meinung ist. Okay, Elder, an dich noch. Du wirst wahrscheinlich nicht viel Zeit haben zur Beschwerde, deswegen nur der Tipp. Ganz schnell das Wichtigste sagen, danach wirst du eine Rechtsbelehrung bekommen und dann geht's auch schon weiter mit der nächsten Partei. Ich habe das ja auch schon ein, zwei Mal mitgemacht. Wenn die Leute anfangen, dazu viel zu erzählen, wird denen auch einfach ins Wort gegriffen. Ja, klar, das ist mir bewusst, deswegen werde ich das da auch kurz halten. Mir ging es jetzt nochmal, dass es hier gegeben wird. Und auch an Wolf, ganz klar, ein BGH-Urteil nehme ich auch an. So ist es ja nicht. Also ich kann mir schon denken. Ich weiß noch nicht, ob man dieses Urteil jetzt genau 1:1 zu unserer Situation jetzt gerade hier nehmen kann, aber das ist eine andere Sache. Das können wir irgendwann mal bei einem Bierchen besprechen. Okay, das machen wir. Dann habe ich den Reinhard noch im Sprechenraum. Ja, also vorhin ist eine Beschwerde hat nur einen akademischen Wert, aber diesen akademischen Wert der Beschwerde sollten wir nutzen, weil ich werde wohl auch in die gleiche Richtung morgen in Duisburg was sagen, was der Elder mir gerade da so vorgegeben hat. Und die werden auch lächeln und mir ins Wort greifen, dann wird er auch abgefrühstückt sein. Aber eine Beschwerde muss sein. Ganz ohne Beschwerde geht es nicht. Wer weiß, was draus wird. Okay, danke dir, Reinhard. Du bist also dann morgen beim Wahlausschuss in Duisburg und wirst auch Beschwerde einreichen. Ich werde zumindest mündlich vorbereiten, ne? Schriftlich habe ich nichts. Schriftlich? Weil ich nicht weiß, was ich schreiben soll. Es sei denn, du hast mir ein Stück Papier, schickst mir das per Mail zu, dann drum unterschreibe ich das und schicke das einfach weg. Geht das morgen ab. Ja, also Beschwerde einreichen musst du bis zum 27. Januar, also du hast 3 Tage Zeit. Und das müsstest du per E-Mail machen an die Landeswahlleitung in deinem Fall. Gut, dann mach mir bitte, schick mir bitte mal so einen Vorgabetext, dann schicke ich den los, weil ich weiß nicht, was ich schreiben soll, bin ich ehrlich. Kommst du in unser Pad rein, hier im Protokoll? Natürlich, ja. Der Textentwurf mit unserer Beschwerde? Ich kann die Protokolle lesen vom Landesvorstand, die kann ich ja lesen auf der Wiki-Seite. Nee, ich meine jetzt und hier. Siehst du den Link, den ich in den Chat gepackt habe, hier im Mumble? Nee, den sehe ich nicht. Ah ja, okay. Ja. Sorry, ich habe nur an Vorstand geschickt. Jetzt müsstest du sehen können. Reinhard, kannst du den Link jetzt sehen im Mumble-Chat? Ja, ich kann den Link sehen. Okay, das ist unser Entwurf. Den kannst du gerne nutzen, bisschen auf eure Verhältnisse angleichen und dann einfach rausschicken. Als Büropirat und Vertrauensperson. Ja. Okay. Okay, dann würde ich sagen, wir stimmen das einmal ab. Wolf? Ja. Elder? Dafür. Sandra? Dafür. Isan? Dafür. Und ich bin auch dafür. Dann werden wir das so tun. Habt ihr zu dem Textentwurf noch irgendwie was zu ergänzen oder so? Außer dass vielleicht, ich glaube, Elder, du hast schon mal Korrektur gelesen, ne? Jedenfalls jemand hat da schon mal ein bisschen lekturiert. So, jetzt geht's. So, ich glaube, ich war das nicht, aber ich gucke da gerne trotzdem nochmal rein und durch. Okay. Und sobald ich dann von euch Freitag Meldung habe nach dem Landeswahlausschuss, würde ich das direkt rausschicken, dann haben wir das hinter uns. Ich habe das vorhin auch gerade noch eben quer gelesen, also lektoriert. Super, dankeschön. Gut, Anträge haben wir sonst keine. Wir hatten Umlaufbeschlüsse, Ticketnummer 532516 war unser Beschluss zur Änderung der Geschäftsordnung. Wir mussten ja die Aufgaben neu verteilen nach Ballis Rücktritt. Den Antrag haben wir selbstverständlich angenommen. Und dann hatten wir noch einen Mitgliedsantrag, Ticketnummer 532917, mit dem wir ein neues Mitglied im Landesverband begrüßen. So, dann wären wir jetzt Zeile 237, Aktuelles aus den Kommunen. Gibt es hier was zu berichten? Ich weiß, dass ich irgendwas sagen wollte und ich komme da jetzt gerade nicht drauf. Was wir aber auf jeden Fall nochmal besprechen sollten, weil der Reinhard auch gerade hier ist, ist 31.01. Ist jemand jetzt hier aus dem Vorstand, der nach Duisburg fahren kann, um Ausstellungsversammlung und Mitgliederversammlung zu akkreditieren? Das ist nächste Woche Freitag, ne? Ja. Sorry, Definitiv nicht. Okay, dann, Reinhard, du kannst gerne noch mal in den Sprechenraum kommen. Alternativ, ich hatte dir ja die letzten Mitgliederdaten auf so einem Datenstick gegeben. Alternativ könnte ich, müsste ich dann die Verwaltung bitten, mir einen Dump zukommen zu lassen. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was dagegen sprechen sollte, würde das mir wieder auf einen Stick packen und du müsstest den bei mir in Meerbusch abholen. Frage ich mal kurz, ob er mit mir dahin fährt. Wo ist denn das in Meerbusch? Meerbusch lang, das ist nicht so weit weg, also Meerbuscher Norden. Sandra, ich glaube, so eine halbe Stunde Fahrt fährt man, ne? Je nachdem, von welcher Ecke in Duisburg man fährt. Von Mitte Duisburg aus so 45 Minuten. Kommt von der anderen Rheinseite. Das ist praktisch hinter Uerdingen. Die andere Sache, Frage an dich, Reinhard, Aufstellungsversammlung. Dazu brauchst du ja im Prinzip für die Akkreditierung keine neuen Daten, wenn keine neuen Mitglieder eingetreten sind. Was muss denn speziell auf der Mitgliederversammlung gemacht werden? Also ich habe jetzt keinen Einladungstext gesehen und ihr habt auch nichts irgendwie jetzt ins Wiki gepackt, außer dem Termin. Was konkret muss da irgendwas beschlossen werden? Reinhard, hast du mich verstanden? Ja, ich habe dich verstanden. Meine Adresse, Postleitzahl und eine Telefonnummer, wo ich anrufen kann. Ja, das würdest du alles von mir bekommen. Die Frage war aber jetzt, ihr habt ja zu einer Aufstellungsversammlung und zu einer Mitgliederversammlung eingeladen. Für die Aufstellungsversammlung würdest du keine neuen Daten benötigen. Was genau muss denn in der Mitgliederversammlung gemacht werden? Eigentlich nur nichts Besonderes. Ich habe die Tagesordnung fertig, die habe ich dir geschickt. Nee, hast du nicht. Habe ich dir geschickt, die Einladung. Die ist überdies raus. Die müsst ihr bekommen haben, die Einladung. Ich habe nur einen Terminhinweis von dir bekommen. Die Mail habe ich heute. Die ist am 31.12. rausgegangen. Gut, wie auch immer. Aber du kannst mir ja vielleicht jetzt gerade mal erklären, warum ihr dringend eine Mitgliederversammlung machen müsst. Können die Mitgliederversammlung auch kennst du, machen wir nur die AV alleine. Ja, weil das würde uns allen dann doch sehr helfen. Denn dafür reichen deine Akkreditierungsdaten aus. Ich frage nochmal in der Verwaltung nach, aber da wir ja die Mitgliedsanträge bekommen und ich meine, dass niemand aus Duisburg dabei war, der jetzt in der Zwischenzeit eingetreten wäre, solltest du ja dann mit dem alten Datensatz, was Aufstellungsversammlungen angeht, kein Problem haben. Ich mache das dann so, wenn die mit drei bekannten Leute kommt, dann gehe ich davon aus, dass alles okay ist, dann hat sich das eben aus. Ihr könnt ja auch in einer Versammlung Dinge besprechen, genauso wie man auf einem Stammtisch Dinge besprechen kann. Finanzanträge müssen sowieso an den Vorstand gehen. Deswegen war mir jetzt auch, wenn nicht ein neuer Büropirat oder Ähnliches gewählt werden muss, nicht ganz klar, warum jetzt dringend eine Mitgliederversammlung sein muss. Gut, dann machen wir nur die AV, dann hat sich das. Alles klar, gut. Dennoch müssen wir dann irgendwann mal eine Problemlösung finden. Schön wäre natürlich, wenn das irgendwann mit verschlüsselten E-Mails klappen würde. Hast du da schon mal was in die Wege geleitet? Nö. Ich habe die Einladung rausgeschickt, die müsst ihr bekommen haben. Die habe ich auch im Bernkopfverfahren verschickt. Und warum ihr die jetzt nicht bekommen habt, weiß ich nicht. Ja, gut, ist jetzt ja nicht zwingend wichtig. Wichtig wäre in Zukunft, dass die Verwaltung dir Mitgliederdaten zukommen lassen kann, wenn ihr Mitgliederversammlung machen wollt oder müsst. Eigentlich ist das ja so oft auch gar nicht notwendig. Gut, dann machen wir nur die AV, den Rest machen wir später. Alles klar. Und mir ist jetzt auch noch eingefallen, aktuelles aus den Kommunen, was ich noch einmal kurz erwähnt haben wollte. Wir haben eine E-Mail aus Bochum bekommen, die jetzt sich entschlossen haben, einmal im Monat regelmäßig einen Stammtisch zu machen. Die Daten haben wir bekommen und es ist jetzt auch im Kalender eingetragen. Ich glaube, es ist immer der erste Dienstag im Monat. Finde ich sehr schön, dass da jetzt einen regelmäßigen Termin gibt. Okay, wenn wir sonst weiter nichts haben, aktuell ist aus Kommunen, scheint nicht der Fall zu sein. Bundestagswahl haben wir als nächstes. Endstand der fristgerecht eingegangenen UUs könnt ihr im Wiki nachlesen. Wie gesagt, das, was da war, ist von uns alles abgegeben worden. Genau, und über die Beschwerde gegen die Zurückweisung der Landesliste haben wir ja schon gesprochen. Haben wir sonst noch was für die Bundestagswahl? Nächster Punkt, Kommunalwahl. Es gibt eine Orga-Seite im Wiki. Ansonsten ist da noch nicht viel passiert, was die Kommunalwahl angeht. Wolf, hätte ich eine Bitte an dich? Ja, erzähl. Und zwar, dass wir in der nächsten Zeit mal einen Finanzbeschluss machen zur Kommunalwahl, so wie wir das zur EU-Wahl auch gemacht haben, dass du mal in dich gehst und dir überlegst, wie viel Geld wir da zur Verfügung stellen können an unsere VKVs und KVs, dass wir uns dann zusammen vielleicht auch überlegen, wie wir das so ein bisschen aufteilen können. Aber erstmal müsste man ja wissen, was wir überhaupt da investieren können und vor allen Dingen, wie wir dann auch an das Geld rankommen, denn jetzt haben wir ja die 200.000 Euro festgesetzt. Ja, aber das ist ja relativ unkompliziert. Also wir müssen mitteilen, wie viel Geld wir brauchen und teilen der SSK das mit einem Vorlauf, ich glaube, von 30 Tagen mit. Und dann kann man Teilbeträge daraus abrufen und für den Wahlkampf zumindest auf Seite tun. Okay, kannst du bis zur nächsten Sitzung da dir mal Gedanken machen? Eine grobe Abschätzung, ne? Weil es gibt jetzt, ja. Wir haben ja, wir wissen, was wir auf dem Konto haben. Und im Prinzip gibt es ja zwei Wahlen, die anstehen, die wo man noch Geld reinschmeißen könnte und auch sollte, ist die Kommunalwahl und dann die Landtagswahl. Und wenn man es da nicht schafft, dann hat das der Landesverband ohnehin andere Probleme. Die Landtagswahl ist aber auch erst 2027, ne? Gut, aber wenn man im Kopf behält, dass man dafür Mittel übrig behalten möchte, sonst könnte man ja sagen, alles in die Kommunalwahl raushauen. Ja, so gesehen hast du natürlich recht. Ich denke halt, dass wir frühzeitig so einen Antrag irgendwie formulieren sollten, weil das vielleicht auch nochmal dazu beiträgt, dass der eine oder die andere sich überlegt, dann zur Kommunalwahl es zu versuchen anzutreten. Denn was ich so sehe, man sieht es nicht überall, aber wenn es Protokolle gibt, wo Kontostände veröffentlicht sind von unseren VKVs oder KVs, dann denke ich mir auch, da sollten wir auf jeden Fall Geld zur Verfügung stellen, vor allen Dingen für diese großen Kreise, die in mehreren Parlamenten antreten, wie KV Mettmann oder KV Rhein-Erft. Ja, aber ich denke, da werden wir schon zusammenfinden, was Sachen angeht. Okay. Ich mache mir jedenfalls mal eine Notiz dafür. Alles gut. Dankeschön. Bezüglich Kommunalwahl haben wir hier noch das Thema Vernetzung. Da waren wir, glaube ich, beim letzten Mal in dem Stand, dass Elder sich einen Text überlegen wollte und einfach mal einladen wollte zu einem Treffen. Stimmt, das ist auch noch nicht passiert tatsächlich. Da ist mir ein bisschen Arbeit noch dazu vorgekommen. Schreibe ich mir nochmal auf, werde ich nochmal jetzt für die kommenden Wochen nochmal in Angriff nehmen. Ich kann auch noch dazu sagen, das war ja auch Thema gewesen bei der vergangenen politischen Runde, dass auch seitens des Bundes auch das Angebot besteht, auch NRW bei der Kommunalwahl nochmal zu unterstützen, weil auch gerade diese Wahl jetzt erstmal sowieso jetzt die einzige ist, zumindest geht man davon aus, und nicht, dass irgendwelche Landesparlamente sich noch zerschießen oder so, die jetzt dieses Jahr noch stattfinden. Dementsprechend hofft man auch drauf, dass man den Schwung aus der Kommunalwahl in NRW vielleicht noch mitnehmen kann in andere Wahlen mit dazu. Und aus dem Grunde gibt es da auch Angebote, da uns zu unterstützen. Was die halt nur brauchen, ist, man muss wissen, wo unterstützt werden kann, wie, und es braucht auch jemanden, der das organisiert. Dann auch, da hapert es an vielen Stellen auch. Und ganz wichtig ist dabei in dem Fall, wäre auch gut zu wissen, ob es da auch Ideen gibt für spezielle Dinge, die dann auch im Rahmen des Wahlkampfes auch geführt werden kann. Vor allen Dingen dürfen wir jetzt nicht vergessen, der Wahlkampf zur Kommunalwahl läuft schon eigentlich. Ja, für das, was der Bundesvorstand da so gerne von uns haben will, wäre ja genau so eine Vernetzungsding wichtig, dass wir hier in NRW uns so vernetzen, dass wir einen Kanal haben, der dann sagt, okay, wir treten an in zickzack bumm und da braucht es noch Manpower und hier braucht es noch das. Ja, genau. Ich meine, das habe ich auch zurückgegeben, da so viel Sachen im Kopf gerade. Ja, aber ich habe das mal damit drin. Kleine stilistische Frage, soll ich das Zickzack-Bumm reinschreiben? Von mir aus gerne, so red ich. Alles klar. Gefällt mir übrigens. Ja, es ist ja in der Aufzeichnung dann auch zu hören. Okay, Reinhard, du bist noch im Sprechenraum. Noch oder wieder? Okay. sonstiges Wichtiges, haben wir da noch was? Dann sind wir soweit durch mit unserem Protokoll. Haben wir einen NÖ-Teil heute? Ja, ich möchte euch eine Frage vorlegen, die mir von jemand vorgelegt worden ist und die euch eventuell sonst um die Ohren fliegen könnte. Jetzt machst du uns aber Angst. Okay, also wir haben dann noch einen kleinen NÖ-Teil. Schließen wir diese Sitzung. Nächster Termin ist der 6. Februar, wieder ein Donnerstag, wieder um 20.30 Uhr und auch wieder im NRW-Mumble. Und die Sitzung schließe ich um 21.08 Uhr. Vielen Dank. Vielen Dank an euch. Vielen Dank an die Streaming-Dienste und den Moderator.